Das war der Blick in die Wochenpresse. Redakteur am Mikrofon war Robert Bark. Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute: Die nächste Epidemie kommt bestimmt. Über die Rückkehr des Dengue-Fiebers in Brasilien. Eine Sendung von Gabi Weber. Anfang des Jahres erkrankte in Brasilien überraschend 500.000 Menschen an Dengue-Fieber. 82 starben. Besonders betroffen war Rio de Janeiro. Dort registrierten die Behörden 300.000 Fälle. 30 endeten tödlich. Panik brach aus in der Metropole, in der wunderbaren Stadt, wie die Cariocas, die Bewohner Rios, ihre Stadt am Zuckerhut nennen. Jahrzehntelang hatte man sich dort, wie auch an anderen Orten, sorglos in dem Glauben gewiegt, dass Epidemien der Vergangenheit angehörten, hatten doch Chemie und Pharmazie beachtliche Fortschritte erzielt und waren Insektizide, Medikamente und Impfstoffe entwickelt worden. Doch plötzlich musste man zur Kenntnis nehmen, wovor Wissenschaftler seit vielen Jahren warnen: dass Krankheitserreger gegen Chemikalien resistent werden und Menschen auf Medizin, wie zum Beispiel auf Antibiotika, immer weniger ansprechen. Und ausgerechnet ihre wunderbare Stadt wurde Zentrum der Seuche, nicht ein armseliger Fleck in Schwarzafrika. Und sie konzentrierte sich auch nicht auf die Favelas oder Arbeiterbezirke. Die Stechmücken nisteten sich auch in den vornehmen Vierteln ein. Mitten im Karneval wurden Hotelreservierungen gecancelt, Touristen blieben zu Hause. Die Bewohner der wunderbaren Stadt waren hilflos. Und die große Frage ist: Wird im kommenden Sommer die Seuche wiederkommen? Vielleicht sogar noch schlimmer als Anfang des Jahres? Im Moment herrscht Ruhe in Rio de Janeiro. Es ist Winter, da besteht wenig Gefahr für eine neue Dengue-Epidemie. Die Überträgerin des Virus, die Stechmücke Aedes aegypti, vermehrt sich vor allem im Sommer, wenn das Quecksilber bis auf 40 Grad steigt und tropische Regenfälle die wunderbare Stadt unter Wasser setzen. Doch der Sommer kommt bestimmt und die Gesundheitsbehörden Rios bereiten sich schon jetzt vor, sagt Mauro Blanco, der städtische Koordinator für die Bekämpfung des Dengue-Fiebers. Não teremos essa epidemia explosiva, catastrófica, eu diria, né? In diesem Jahr rechnen wir nicht mit einer Epidemie wie im letzten Sommer, denn wir beziehen die Bevölkerung bei der Bekämpfung der Krankheit ein und haben die Situation unter Kontrolle. Kritiker zweifeln an seinen Worten. Wenn das Kontrolle ist, was ist dann Chaos? Fragte Newsweek in einer Titelgeschichte, die den Behörden grobe Fahrlässigkeit vorwarf. Auch der brasilianische Virologe Hermann Schatzmeier glaubt, dass die nächste Dengue-Epidemie dramatischer sein wird als die Anfang des Jahres. Schatzmeier ist Chef-Virologe bei der Stiftung Fiocruz, die dem Gesundheitsministerium untersteht. Sein Vater war Österreicher, er hat in Freiburg promoviert. Die zweite Infektion, der Virus vermehrt sich viel schlimmer als in der erste. Und dadurch die Zahl von Viren im Blut ist höher. Und dadurch der Eingriff in die Organe ist dann auch stärker. 4 Virustypen sind weltweit nachgewiesen. Virus 1, 2 und 3 sind in Brasilien verbreitet. Dr. Schatzmeier hat sie in seinem Institut isoliert. Nummer 4, sagt er, wird nicht lange auf sich warten lassen. Irgendein Tourist wird es schon mitbringen. In den Nachbarländern Ecuador, Peru, Kolumbien und Venezuela ist Nummer 4 bereits aufgetaucht. Wissenschaftler fürchten, dass, wenn Virus Nummer 4 Brasilien erreicht, die neue Epidemie schlimmer sein wird als die zu Beginn des Jahres. Wer einmal an Dengue erkrankt ist, entwickelt zwar Antikörper, aber diese Antikörper schützen nur gegen eine Infektion mit demselben Virustyp. Gleichzeitig funktionieren sie aber wie ein Vehikel für einen neuen Virustyp. Und 70% aller Brasilianer waren bereits einmal mit Dengue infiziert. Eine erneute Infektion richtet größeren Schaden im Organismus an als die erste Erkrankung. Viele Jahre schien es, als wären die Seuchen endgültig überwunden. Dengue, Pocken, Gelbfieber, Kinderlähmung, Cholera und Tuberkulose. In den 60er Jahren hatte die pharmazeutische Revolution Antibiotika und Impfungen entwickelt. Pestizide und Insektizide machten den Überträgern der Viren und Bakterien den Garaus. Und tatsächlich wurde Dengue nur noch in 9 Ländern der Welt festgestellt. Doch in Zeiten von Globalisierung und Umweltvernichtung werden natürliche Ökosysteme vernichtet und neue Viren tauchen an allen Ecken des Globus auf. Das Dengue-Fieber und sein Erreger Aedes aegypti stammen aus den Wäldern Asiens und wurden dort jahrhundertelang durch das natürliche Gleichgewicht eines intakten Ökosystems unter Kontrolle gehalten. Erst vor etwa 600 Jahren setzte die Plage von Asien nach Afrika über. Und von dort schleppten sie die Sklavenhändler in Amerika ein. Hermann Schatzmeier. Nach dem Krieg in Asien ist Aedes aegypti, das ist der Überträger von Gelbfieber und Dengue, hat sich stark vermehrt. Und in kurzer Zeit war Dengue überall, in ganz Asien, nicht? In Südwest und Thailand und auch in Vietnam und so weiter. Und dann hat sich langsam verbreitet. Und dann kam es nach Afrika und dann später nach Amerika. In Amerika, der wurde ausgerottet bei 1950, 60 ungefähr. Aber leider, die DDT war der wichtige damals, aber der ist resistent geworden. Der wirkt nicht mehr, DDT wirkt nicht mehr gegen Moskito, gegen Aedes aegypti. Der Massentourismus fördert diese Entwicklung. Urlauber infizieren sich im Ausland und bringen die Krankheiten und die Erreger in ihre Heimat mit. In 48 Stunden, man kann überall auf die ganze Welt, man braucht nur ein Ticket zahlen. Nicht? Man kann überall hin. Die Flugzeuge, die tragen so diese Mücke über, ne, über Kontinenten. Impfstoffe und Insektizide konnten die Seuchen nur vorübergehend in Schach halten. Die meisten Erreger wurden resistent. Manche Krankheiten hat der viel gerühmte Fortschritt regelrecht gefördert, etwa das Dengue-Fieber. Dengue ist der Urbanisierung zu verdanken. Vor allem in der dritten Welt verlassen immer mehr Menschen ihre Dörfer und ziehen in die Stadt. Die Erreger nisten sich auf Balkons ein, in Schlaglöchern und Autoreifen, in stehenden Gewässern. Auf dem Land fließen Bäche und Flüsse, Regenwasser versickert in der Erde. Der Beton der Städte hingegen staut das Regenwasser. Ein gesunder Mensch hat sehr gute Chancen, Dengue zu überleben. Von den 300.000 Anfang des Jahres in Rio de Janeiro Erkrankten starben nur 30. An Gelbfieber hingegen, das von der gleichen Stechmücke übertragen wird, sterben 40% aller Infizierten. Es begann mit heftigen Muskel- und Kopfschmerzen. Trotzdem ging ich am ersten Tag zur Arbeit, aber ich konnte nicht schlafen. Am nächsten Tag hatte ich hohes Fieber und ging zum Arzt. Ayrton Guimarães lehrt an der Universität von Rio de Janeiro Biologie. Er ist 37 Jahre alt, unverheiratet, ein kräftiger Mann. Der Bluttest ergab, Guimarães hatte Dengue-Fieber. Keine Überraschung, denn im Februar war in Rio jeder 10. Berufstätige infiziert. Sein Hausarzt überwies ihn in ein öffentliches Hospital. Die Krankheit ist meldepflichtig. Eine Woche lang blieb er im Bett. Wirksame Medikamente gibt es nicht. Er nahm Schmerztabletten. Wenige Wochen später wurde er von Außendienstmitarbeitern des Gesundheitsamtes zu Hause besucht, die ihn aufklärten, wie er in Küche und Bad mögliche Brutstätten von Aedes aegypti vermeiden kann. Aber das war ihm, dem Biologen, längst bekannt. Das Problem ist ein anderes. Ich lebe im wohlhabenden Süden Rios. Ich bezweifle, dass in den Favelas dieselbe Vorsorge getroffen wird. Der zuständige Koordinator bei der Stadtverwaltung, Mauro Blanco, nickt. Zwar besuchen seine Leute auch Slumbewohner, aber, gibt er zu, mit Aufklärung allein sei es nicht getan. Die Favelas sind wild gewachsen, ohne Bebauungsplan, ohne Anbindung an das Abwasserkanalsystem. Dort lebt fast die Hälfte der 10 Millionen Cariocas. Nos bairros carentes nós temos a questão do lixo, né? A questão da água. In den Stadtvierteln der sozial Benachteiligten haben wir Probleme bei der Abfallbeseitigung und mit dem Trinkwasser. Oft türmen sich am Rande der Favelas riesige Müllhalden unter freiem Himmel und in Aluminiumdosen und weggeworfenen Plastikflaschen sammelt sich Regenwasser. Die ideale Brutstätte für Moskitos. Viele Häuser haben kein fließend Wasser und werden aus Tankwagen mit Trinkwasser versorgt. Deshalb legen sie Wasservorräte an, in Kanistern, Tanks und Bassins. Aber nicht alle sind hermetisch verschlossen, sondern füllen sich nach jedem Regen mit Flüssigkeit. Auch in den Wohnungen der vornehmen Stadtteile Copacabana, Ipanema und Leblon fühlt sich Aedes aegypti zu Hause. Die Cariocas lieben Wasserpflanzen in großen Becken und künstlichen Teichen. Unsere Balkons sind üppig bepflanzt und in den Untersetzern der Töpfe sammelt sich Wasser. Dort haben unsere Mitarbeiter die Hälfte aller Brutstätten ausgemacht. Dabei sind sie einfach zu vermeiden, indem man Sand in die Untersetzer füllt oder ein paar Tropfen Chlor in die Vase gießt. Blumentöpfe, Vasen, weggeworfene Bierdosen und Plastikflaschen sind beliebte Brutstätten. Denn da können sich stille Wasserflächen bilden. Mauro Blanco? 2.500 Mitarbeiter arbeiten für uns im Außendienst. 3.500 sollen in den nächsten Wochen zusätzlich eingestellt werden, meint er, und zerstreut Vorwürfe, dass die Behörden wenig gegen die Epidemie unternehmen. Bei den Hausbesuchen suchen wir nicht die Mücken, sondern die Larven. Wir töten sie mit einem ökologisch korrekten Larvizid. Es basiert auf einer Bakterie, die auch in der Natur vorkommt und die für den Menschen unschädlich ist, auf dem Bacillus israelensis. Wir geben das Larvizid in die Brutstätten, in Wasseransammlungen, unter dem Blumentopf, in Plastikflaschen, auf Gartenstühle. So stirbt die Larve sofort. Der Virologe Hermann Schatzmeier arbeitet an der Weiterentwicklung des Larvizids. Gibt es auch Möglichkeit, auch in direkt diese biologischen Produkte in Trinkwasser zu tun, ne? Für Menschen ist es kein Problem. Das ist natürlich von ökologischer Punkt, auch von der toxikologischen Standpunkt, muss man genau überlegen. Langzeituntersuchungen stehen noch aus, ob das Larvizid wirklich für den Menschen unschädlich ist. Und eine Verteilung über die zentrale Trinkwasserversorgung verhindert nicht, dass sich Regenwasser in Reifen, Flaschen oder Pfützen und Teichen sammelt. Dort kommt das Larvizid nicht hin. Gegen die in Brasilien verfügbaren Insektizide ist die Mücke Aedes aegypti resistent. Aber neue Gegengifte sind teuer und müssten importiert werden. Und größere Ausgaben, so scheint es, will die Regierung vermeiden. Sein Institut, das, so Schatzmeier, eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten spielt, verfügt heute über einen geringeren Haushalt als vor 10 Jahren. Wenn er internationale Kongresse besuchen will, muss er die Reisekosten selbst zahlen. Um die Gefahrenquellen in den Favelas auszumerzen, müssten Milliarden investiert werden in Rohre, Kanalisation, moderne Müllverbrennungsanlagen. Eine Utopie angesichts der leeren Staatskassen. Seit 1991 arbeite ich im Außendienst des Dengue-Programms. Wir reden mit den Hausfrauen, wie sie stehende Wasserflächen vermeiden und Moskitos aufstören. Wir setzten bei unserer Arbeit ein Mittel ein, das Abate hieß. Viele meiner Kollegen wurden krank, doch unsere Vorgesetzten spielten die Gefährlichkeit des Mittels herunter. Niemand klärte uns auf, welches Risiko wir eingehen. 1999 wurden wir fast alle entlassen, ohne Begründung, ohne Ankündigung. Innerhalb einer Woche mussten wir unseren Arbeitsplatz räumen. Sergio da Silva ist 38 Jahre alt, verheiratet, eine Tochter. Insgesamt 5.800 Außendienstmitarbeiter wurden gekündigt. Die Stadtverwaltung fürchtete, sagt Sergio da Silva, dass die Arbeiter Schadensersatz fordern könnten, denn bei Blutuntersuchungen waren Probleme aufgetaucht. Die Resultate dieser Untersuchungen erfuhren sie nicht, aber ihrem Arbeitgeber gegenüber muss der Betriebsarzt wohl Alarm geschlagen haben. Wir arbeiteten ohne Schutz, ohne Handschuhe, ohne Masken. Auch die Wohnungsinhaber konnten sich nicht schützen. Einer hat einmal eine ganze Ladung abbekommen. Er hat den Behörden mit einem Anwalt gedroht und so erfuhren wir, dass die von uns eingesetzten Mittel nicht nur Moskitos töten, sondern auch für Menschen gefährlich sind und ihn töten können. Einige seiner Kollegen starben, viele erlitten Leberschäden und Augenkrankheiten. Die Arbeiter hatten mit den Substanzen hantiert und sich die Augen gerieben. Ein paar sind sogar blind geworden. Bei den Frauen gab es Fehlgeburten und Missbildungen ihrer Neugeborenen. Er selbst habe keine bleibenden Schäden davongetragen. Ihm sei vermutlich vorsorglich gekündigt worden, vermutet Sergio da Silva. Letztes Jahr teilte mir mein Arzt mit, dass mein Blut nicht in Ordnung ist. Ich weiß nicht, was er damit meinte und kann mich auch nicht weiter darum kümmern. Ich muss arbeiten und habe für Untersuchungen weder Geld noch Zeit. Die Gekündigten wandten sich an die Gewerkschaft, aber dort setzte man sich nicht für sie ein, klagt Sergio da Silva. Die Funktionäre kümmern sich mehr um die Mitglieder statt um die Gekündigten. Und auch Schmiergeld soll geflossen sein. Genaues weiß man nicht, es blieb alles auf der Ebene der Verdächtigungen. Doch die Stadtverwaltung kam mit ihren Kündigungen durch. Entschädigungen wurden nicht gezahlt, denn der Nachweis, dass die Krankheit auf den falschen Umgang mit giftigen Substanzen zurückzuführen sei, war nicht zu führen. Einige der Gekündigten beauftragten einen Anwalt. Er prüft im Moment, ob er den Fall vor ein deutsches Gericht bringen kann. Denn das Insektizid Abate wurde von der Firma Bayer produziert. Doch um gegen den deutschen Chemiekonzern vorzugehen, müsste er beweisen, dass Bayer seine Sorgfaltspflichten grob verletzt hat. Dieser Nachweis ist mehr als schwierig. Zum einen, weil auf den Verpackungen von Abate sicher auf die Gefährlichkeit der Substanz hingewiesen wurde. Zum anderen, weil Bayer das Produkt an eine Regierungsbehörde verkauft hat. Die Behörde muss ihre Angestellten belehren, welche Schutzmaßnahmen sie zu ergreifen haben. Rechtsanwalt James Cavallaro glaubt, dass die brasilianischen Behörden die Hauptschuld trifft. Schuld an der Erkrankung ihrer Mitarbeiter und Schuld am erneuten Ausbrechen der Dengue-Epidemie. Alles deutet darauf hin, dass die Massenentlassungen vor 3 Jahren mit dazu beigetragen haben, dass Anfang des Jahres Dengue so viele Todesopfer gefordert hat. Die Regierung tat so, als gehöre Dengue der Vergangenheit an, während sich in den Nachbarländern die Krankheit verbreitete. Jedes Jahr gab sie weniger Geld für die Dengue-Bekämpfung aus. 1997 nur noch 70 Millionen Dollar. In diesem Jahr, nachdem Hunderttausende erneut erkrankt waren, soll es über 1 Milliarde sein, haben die Politiker versprochen. Bei der Stadtverwaltung in Rio de Janeiro ist man sich keiner Schuld bewusst. Gewiss, meint Dengue-Koordinator Mauro Blanco, die Massenentlassung der fast 6000 Außendienstmitarbeiter sei ein Fehler gewesen. Aber er gehe auf das Konto der vorigen Regierung. Er selbst sei erst seit wenigen Monaten im Amt. Das gesamte Gesundheitssystem war in den 90er Jahren dezentralisiert worden. Seitdem sind die Gemeinden für die öffentlichen Hospitäler und für die Mückenkontrolle zuständig, nicht mehr die Zentralregierung in Brasilia. Die Kommunalbehörden waren aber für ihre neue Aufgabe nicht vorbereitet und wussten in den ersten Jahren nicht, was sie zu tun hatten. In dieser Zeit hat praktisch keine Bekämpfung der Mücken oder der Larven stattgefunden, gibt Blanco zu. Seine Behörde habe aber für den nächsten Sommer tausende zusätzliche Außendienstmitarbeiter eingestellt. Er rechne nicht mit einer erneuten Epidemie. Doch wie will er das Problem der Müllhalden angehen? Selbst viele legale Mülldeponien befinden sich unter freiem Himmel und nach jedem Regenfall füllen sich leere Plastikflaschen und Bierdosen mit Regenwasser. Autoreifen und Autowracks sind ideale Brutstätten von Aedes aegypti. Verordnet die Regierung der Autoindustrie, dass sie abgefahrene Reifen hygienisch korrekt entsorgt? Verbietet sie Plastikflaschen und Aluminiumdosen und kehrt zu Mehrwegflaschen zurück? Koordinator Blanco stutzt. Die Reifenhersteller wären von dieser Idee sicher nicht begeistert, denn die Entsorgung des alten Gummis ist teuer. Und ob man die mächtige Getränkeindustrie überzeugen kann, zu Pfandflaschen zurückzukehren, darüber habe er sich noch keine Gedanken gemacht. Wir haben gute Kontakte zu Firmen. Wir schicken unsere Leute zu ihnen, damit auf dem Werksgelände keine Pfützen oder Lachen entstehen, in denen die Larven gedeihen können. Darüber hinaus haben wir die Betriebe nicht in die Kampagne einbezogen. Die nächste Dengue-Epidemie kommt bestimmt. Wenn nicht in diesem Jahr, dann im nächsten. Eine Zeitbombe tickt. Der neue Virustyp Nummer 4 wird auch die Brasilianer heimsuchen. Mit ein paar Hausbesuchen und Schmerzmitteln wird es nicht getan sein. Die Favelas müssen saniert, Abfälle nicht bloß zugedeckt, sondern vermieden werden. Doch für diese Investitionen scheint der politische Wille zu fehlen. So zynisch es klingen mag, vielleicht müssen erst viel mehr Menschen sterben, bis gehandelt wird. Das war Hintergrundpolitik. Heute: Die nächste Epidemie kommt bestimmt, über die Rückkehr des Dengue-Fiebers in Brasilien. Eine Sendung von Gabi Weber. Redaktion: Brigitte Helfer. Morgen im Hintergrundpolitik: Bilanz des FDP-Parteitages in Berlin. Und nur noch ein kurzer Programmhinweis: Hören Sie heute um 20.05 Uhr das Hörspiel des Monats, Mafarka, der Futurist von Filippo Tommaso Marinetti. Erzählt wird die Geschichte des antihumanistischen und gewaltliebenden Herrschers Mafarka als zukunftweisende Groteske.